Ich bevorzuge es, die Welt nur als ein Spielzeug zu sehen. Einen immensen Planeten, auf dem Kinder spielen. Urteile über Schurken, schlaflose Nächte. Den Schmerz einer verlorenen Liebe und eines Verrats. Ich bevorzuge es, die Welt nur als ein Spielzeug zu sehen. Und wir Figuren auf einem Schachbrett, den geschicktesten Spielern ausgeliefert und fähig, uns ohne Aufsicht zu erheben. Ich bevorzuge es, die Welt nur als ein Spielzeug zu sehen. Von Göttern, die die Natur des Spiels erkennen können. Einige getrieben vom Willen, andere vom Betrug. Ich bevorzuge es, die Welt nur als ein Spielzeug zu sehen. Von Göttern, die die Natur des Spiels erkennen können. Von denen, die sich weigern, seine Regeln zu verstehen. Einige getrieben vom Willen, andere vom Betrug. Ich bevorzuge es, die Welt nur als ein Spielzeug zu sehen. Von Babys, die fröhlich die Herausforderung verstehen. Anweisungen spielt vergessen. Ich bevorzuge es zu erzählen, dass wir dasselbe Wesen sind, das ich selbst vergaß, um sich in dir zu erzeugen, das im Leiden seine